Auf der Website von IMC, www.imcradio.net, finden Sie neben vielfältigen Informationen rund um die Musiktitel ein Gästebuch, in dem Sie sich mit unseren Hörern zur indisch-klassischen Musik austauschen können. Registrieren Sie sich auch gerne für den Bezug des kostenlosen Newsletters und IMC India Meets Classic hält Sie regelmäßig über neue Sendungen auf dem Laufenden. Telefonisch können Sie bundesweit zum Ortstarif Ihre Wünsche an das Redaktionsteam richten. 0180 1 99 33 22 38 63. Sangami shrote jan nahati kushalav ramayana dati kushalav ramayana dati पुरुषार्थाची चारी चौकट त्यात पाहता निज जीवन पट पुरुषार्थाची चारी चौकट त्यात पाहता निज जीवन पट प्रत्यक्षाहून प्रतिमा उत्कट प्रत्यक्षाहून प्रतिमा उत्कट प्रभुजे लोचन पाणावती प्रभुजे लोचन पाणावती कुशलव रामायण दाती कुशलव रामायण दाती सामवेद से बाल बोलती सामवेद से बाल बोलती सर्गामा गुण सर्ग चालती सचिव मुनि जन Er sprach und sang Sudhir Patke mit Swai Sri Ramprabhu Aikati. Das Gesamtwerk des indischen Epos Ramayana wurde von All India Radio in einem Ganzjahresprogramm ausgestrahlt. In der frühen nachchristlichen Zeit folgen dem Natya Sastra weitere Werke nach, wie das Nardiya Siksha, etwa um 100 bis 200 nach Christus. Hier finden sich ergänzende Stilelemente wie die Zeittheorie und Klassifizierungssysteme der Ragas. Zu dieser Zeit galt immer noch als Maßstab, die Hymnen und Gesänge des vedischen Zeitalters ohne jeglichen Freiraum für Veränderungen perfekt wiedergeben zu müssen. Gedichte und Musik verstand man als Klang, als die eigene Ausdrucksform der Gottheiten. Eine Wiedergabe dieses Klangs und sein Ausdruck in Kompositionen, den Puranas, konnte bis 1000 nach Christus nur der Lobpreisung der Götter selbst dienen. Im Süden Indiens, in der Sprache Tamil, kehrte sich diese Beziehung zwischen Sprache und Musik um. Mit der grammatikalischen Arbeit von Tilkapiam zwischen dem 1. und 5. Jahrhundert bezog sich die sogenannte Sangam-Dichtkunst auf die Musik, ihre Theorie und Instrumente. Die Tonskalen waren septatonisch, siebenstufig. Aus 16 Hauptskalen, den Palais, wurden 103 Pans abgeleitet. Diese Skalen können mit den uns heute bekannten Ragas durchaus verglichen werden. Die Geschichtsforschung geht davon aus, dass die tamilischen Dichter sowohl die Werke in Sanskrit kannten, wie auch die Inhalte des Natya Sastras. Man kann davon ausgehen, dass es zu jener Zeit in der Musik einen regen Austausch zwischen dem Süden Indiens und Nordindiens gab. Die mikrotonale Struktur von 22 Tonintervallen, die heute die Ragas maßgeblich charakterisiert, wurde bereits zu jener Zeit des Natya Sastras von Bharata Muni und in Werken wie dem Datilam von Datila Muni beschrieben. In weiteren Werken bis ins 13. Jahrhundert, wie das Brihadeshi von dem weisen Matanga und dem Sangita Ratnakara, haben die Ragas eine Präzisierung erfahren unter Beibehaltung der grundlegenden Aussagen im Natya Sastra von Bharata. Unter Matanga löst sich die bis dahin untrennbare Verbindung zwischen Ritya, dem Tanz, und der Musik. Regionale Einflüsse traten nun stärker in den Vordergrund. Diese sogenannte Deshi-Musik wurde von der Bevölkerung aller sozialen Schichtungen zum Vergnügen gesungen. Die Unterhaltungsmusik hatte in Indien Einzug gefunden. Natya Sangeet ist ein häufig gebräuchlicher Begriff in den indischen Künsten. Es ist eine Ausprägungsform der indischen Klassik und Semiklassik, eine sehr populäre Form der Gesangskunst im westindischen Bundesstaat Maharashtra und seiner Landeshauptstadt Mumbai. Die Marathi Natya Sangeets werden entsprechend ihres Ursprungs im 19. Jahrhundert als klassische Lieder von Marathi-Dramen, Natak, präsentiert. Asha Bhonsle gehört in Indien zu den herausragenden Playback-Sängerinnen für die Bollywood-Industrie. Asha Bhonsle wird uns nun verschiedene Natya Sangeets in einem Medley präsentieren. Ihre Karriere begann im Jahre 1943. Über Jahre hat sie sich mit ihrer Schwester Lata Mangeshkar für einen Eintrag im Guinness-Buch der Weltrekorde duelliert. Sie ist weltweit die produktivste Vertreterin ihrer Zunft, eine Sängerin mit mehr als 12.000 Aufnahmen. In der folgenden Tondokumentation findet sich für Matrubhumi der Raga Daibari. Dieser Raga stammt aus einem der berühmtesten Hindi-Novellen, verfasst von Sri Lal Sklar, ein Schriftsteller, der in Indien besonders für seine Satire bekannt ist. तुम्हाला मी जे गाणं ऐकवणार आहे ते गाणं फार जुनं आहे. त्यावेळच्या परिस्थितीमध्ये लोक देशासाठी फासावर चढत होते, गोळ्या खात होते. त्यावेळी हे गाणे लोक गात होते. काव्यामधून, कलाकाराच्या गळ्यातून, कलेच्या माध्यमातून. पर्वशता पाश दैवे ज्यांच्या गळा लागला, पर्वशता पाश दैवे ज्यांच्या गळा लागला. सौख्य भोग इतरा सारे, सौख्य भोग इतरा सारे, सौख्य भोग इतरा सारे, कष्ट मात्र त्याला. परवशता पाश दैवे ज्यांच्या गळा लागला. असुनी खास मालक घरचा, असुनी खास मालक घरचा, असुनी खास मालक घरचा, म्हणते चोर त्याला. परवशता पाश दैवे ज्यांच्या गळा लागला. मातृभूमी ज्याची त्याला, मातृभूमी. या कडव्याला प्रेक्षक उठून उभे राहायचे, कारण त्यावेळी इंग्रजांचं राज्य होत. मातृभूमी ज्याची त्याला, होत बंदिशाला. परवशता पाश दैवे ज्यांच्या गळा लागला. हे 42 गाणे होते. त्यानंतर आम्ही गायला लागलो. आम्ही त्या लोकांचे वर्णन करू लागलो. शूरामी बंदिले, शूरामी बंदिले, धारा तीर्थी तपते आचरते, सेनापति यशयाची बले. शूरामी बंदिले, शूरामी वंदिले, धारा तीर्थी तपते आचरती, सेनापती. Die herausragende Sängerin Bollywoods Asha Bhonsle hörten wir mit einem Medley des Marathi Natya Sangeet, eine sehr populäre Form der Gesangskunst im westindischen Bundesstaat Maharashtra. Sangeet findet sich ursprünglich im Sanskrit wieder und bedeutet einfach nur Musik. In den frühen Tagen des indischen Theaters wurde Musik immer als Kombination von drei Kunstformen verstanden: Geet, Gesang, Vatya, Instrumentalmusik, und Ritya, Tanz. Den Sängern kam die Aufgabe zu, die Dialoge zu singen, während die Tänzer die Geschichte mimisch darstellten. Sänger wie Tänzer wurden von den Instrumentalisten begleitet. Die Tänzer nahmen auf der Bühne eine zentrale Position ein. Typisch für das indische Theater ist der pantomimische Ausdruck im Tanz. Alle neuen Emotionen, die Rasas, die auch in den Ragas zum Ausdruck kommen, werden durch die Hände- und Fingerstellungen, Mudras, zusammen mit dem Gesichtsausdruck, Abhinaya, vollständig dargestellt. Stilistische Gesten bringen die Erzählungen zum Leben. Wie die Ragas war das indische Theater unter der muslimischen Herrschaft und dem persischen Einfluss einem Paradigmenwechsel unterworfen. Aus Tempelriten wurde höfische Unterhaltung. Ursprünglich zogen die Geschichtenerzähler, die Kathaks, entsprechend die Bezeichnung für ihre Tanzform, dem Kathak, als Nomaden von Dorf zu Dorf durch das nördliche Indien. Die Kathaks spielten in den Tempelanlagen Mythen und lehrreiche Geschichten aus den alten Schriften. Der Kathak etablierte sich an den Höfen der muslimischen Herrscher durch die Verfeinerung seiner Dramaturgie und Rhythmik von einem Volkstheater zu einer Unterhaltungsform für Kunstliebhaber. Der Kathak zeichnet sich auch heute durch eine Darbietung mit durchgestreckten Beinen und einem ausgeprägten Augenmerk auf eine anspruchsvolle Fußarbeit aus, mit schnellen Abfolgen von Pirouetten und komplexen Zeitzyklen. Die Schrittfolgen treten dabei in den Dialog mit den begleitenden Perkussionsinstrumenten wie der Tabla oder Pakawatsch. Die Kostüme und thematischen Gegenstände dieser Tanzform finden sich oft in denen der Miniaturmalereien, den Ragamalas der Mughal-Periode wieder. Im Selbstverständnis der Kathaks, der Geschichtenerzähler, wird uns nun Pandit Jitendra Abhisheki, Gaichanda Makaranda, präsentieren. In der Ragaform Varari Salak, ein Spätmorgenraga für die Spielzeit zwischen 9 und 12 Uhr. Abhisheki bewegte sich in verschiedenen Genres, der indischen Klassik, Semiklassik, der leichten Unterhaltungsmusik, als Interpret von Andachtsliedern und des Natya Sangeet. Von Pandit Jagannathpur Puroi und Ustad Asmat Hussain Khan von Agra ausgebildet, ist Abhisheki ein Vertreter der Jaipur Gharana, eine der Musikschulen Indiens. Pandit Abhisheki verstarb im Jahre 1998 und hinterließ eine Vielzahl von Bewunderern, besonders aus den indischen Bundesstaaten Goa und Maharashtra. Die nun folgende Aufnahme, Gaichanda Makaranda in einem langsamen Tempo, stammt aus dem Film Katyar Kalchat Gusli von dem Drehbuchautor Purushottam Dharvekar. Dieses Filmwerk wurde vom Prisham Video in Mumbai veröffentlicht. Yeah. Das war der herausragende Sänger des Nadya Sangeet, Pandit Jitendra Abhishekhi, mit Gai Chanda Makaranda im langsamen Tempo und in der Raga-Form Varari Salak, einem Spätmorgen-Raga. Die Aufnahme stammt aus der Videoveröffentlichung von Prison Video in Mumbai.